Aufgabe 6. Bitte alle herhören. Radio Mikrofon hat wichtige Neuigkeiten. Unsere nächste Sendung hört ihr am Freitag in der ersten Pause. Wir haben 3 super aktuelle Beiträge für euch, darunter ein Interview mit unserem Direktor. Außerdem bringen wir Songs vom letzten Konzert unserer Schulband, also nicht vergessen. Am Freitag geht Radio Mikrofon wieder auf Sendung.